Die Vorstellung kam ihm gar nicht so schlimm vor, jedenfalls verglichen damit, auf einem Brett zu liegen und mit einem nassen Tuch über dem Gesicht zu ertrinken. Doc stieß einen kurzen Grunzlaut aus, vielleicht war es ein Lachen. »Wenn ich wollte, dass du tot bist, hätte ich dich frühstücken lassen. Die Pilze waren vergiftet.« »Was?« »Gift! Gift! Nie davon gehört, du Trottel?« »Wohin wohl?« »Schnauze!« Sie bogen nach links, nach rechts, dann sowohl als auch, als es durch mindestens zwei Kurven ging, dann eine lange Pause. Vor einer Ampel nahm Finn an, und Pando stützte sich auf die Hupe, weil die Schlange sich vor ihm nicht schnell genug bewegte. »Lass das, Blödmann!« rief Doc. Sie fuhren weiter, mehrmals rechts und links. Dann beschleunigte der Wagen, sie waren also auf einer schnelleren Straße, aber Finn hörte nicht genug Geräusche und war sich deshalb nicht sicher, ob es der Highway war. Die Zeit verging, ein Feuerzeug klickte, dann roch es nach Zigarettenrauch. »Bei einem Job lässt er uns nicht rauchen«, sagte Doc. Finn blieb stumm, er dachte an die vergifteten Pilze, falls die wirklich vergiftet gewesen waren. Etwas später, vielleicht 15 Minuten, vielleicht 20, machte Doc sich eine weitere Zigarette an und sagte, »Er meint, er hätte nur zwei verloren, aber die anderen sind auch heute Nacht verduftet. Pando und ich waren die Letzten. Außer Mom natürlich, Mom lässt ihn nicht allein.« Vorn im Wagen sagte Pando, »Mom ist genauso bekloppt wie der.« »Wir haben unseren Hals riskiert, um dich rauszubringen, Finn«, sagte Doc. »Ich erwarte keinen Dank, aber es stimmt.« Finn dankte ihm trotzdem, seine Stimme bebte und seine Beine zitterten. »Shake, shake, sugar, but you never shake me«, dachte er. Das war Elvis, »Stuck on you«. Finn fragte sich, ob seine Oma wusste, dass Elvis seinen Zwillingsbruder Ines aufgefressen hatte. »Vielen, vielen Dank.« »Ich weiß nicht, ob sich jemand einen feuchten Furz für dich interessiert, aber du musst ja nicht sterben, bloß weil er gerade so drauf ist. Das Faltblatt, auf das er da so stolz ist, hat er selber geschrieben, kein Scheiß. Der ist aber nicht immer so gewesen, echt nicht. Wir haben schon mal richtig gute Arbeit geleistet, was, Pando?« »Anno 17 haben wir die scheiß Welt gerettet«, sagte Pando, »und höchstens ein Dutzend Leute haben's gewusst, aber wir haben's gewusst, Junge, wir wohl.« »Feeny hat irgendwas vor«, sagte Doc, »das habe ich nie bezweifelt. Aber du steckst da nicht mit drin, nur dass er das nicht kapiert. Der kriegt praktisch nichts mehr auf die Reihe.« »Hat das Schnauze«, sagte Doc, »sei einfach ein braves Kerlchen und halt die verdammte Klappe, wenn du nicht noch mehr Ärger willst.« Von vorn sagte Pando, »nee, der war nicht immer so. Ich weiß noch, ach egal, für eine halbe Krone würde ich dir ja selber eine Kugel in den verdammten Kopf jagen.« Zwei Stunden später, mindestens zwei Stunden, kamen sie in eine andere Stadt, die größer war, nach dem Lärm der Autos und Laster zu schließen und den Stimmen, die Finn an Ampeln hörte. Stimmen und Lachen, es klang ganz fremd. Endlich hielt der Wagen und Doc riss Finn die Kapuze vom Kopf. »Deine Haltestelle, Junge, und das ist für deinen Ärger.« Er stopfte ihm etwas in die Hosentasche und dann, ganz plötzlich, Doc schien nicht zu wissen, dass er es tun würde, bis er es tat, küsste er Finn auf die Stirn. »Schließ mich in deine Gebete ein. Davon werde ich verdammt viel brauchen.« Er öffnete das Heck, Finn stolperte hinaus, der Lieferwagen fuhr los, als Doc noch die Tür zuzog. Finn schaute sich um wie jemand, der aus einem lebhaften Traum erwachte. Ein Radfahrer klingelte und rief, »Nach links, nach links!« Finn sprang auf den Bordstein, um nicht von einem alten Typen mit weißem Schnurrbart und einer Nase wie der Bug eines Zerstörers angefahren zu werden. Zu seiner Rechten war der Zeitungsladen in der Randolph Street, wo er für Oma immer die Bücher mit den Wortsuchrätseln kaufte und manchmal, wenn ihm großzügig zumute war, eine Okay oder Heat für seine Schwestern. Daneben war Your Best Fish and Chips. Da hatte Finn in den letzten 10 Jahren ein halbes Vermögen gelassen, er war weniger als eine Meile von zu Hause entfernt. Langsam ging er in die Richtung, blickte sich um, schaute anderen Fußgängern ins Gesicht, die meisten guckten sofort beiseite, bestimmt dachten sie, sie hätten es mit einem verrückten Obdachlosen zu tun, sah hinauf zum Himmel, blickte in jedes Fenster. »Ich bin am Leben«, dachte er, »am Leben, Leben, Leben.« Er schaute auch mehrmals hinter sich, um sich zu vergewissern, dass es da keinen schwarzen Lieferwagen gab.